Nürnberg, 1828. Ein Knabe taucht auf wie aus dem Nichts. Keiner kennt ihn. Er kann kaum reden. Aus seinen Stiefeln sickert Blut. Der historische Kriminalroman von Jakob Wassermann, Kaspar Hauser. Oder die Trägheit des Herzens. Gelesen von Wolfram Huke. Als Hörbuchpodcast unter wolframhuke.de.